SWR 2 Hörspiel am Sonntag. Nennt mich You, Call Me You, heißt es in den ersten Minuten des heutigen Hörspiels Satin Island nach dem gleichnamigen Roman des britischen Schriftstellers Tom McCarthy. Womit gleich die Frage in den Raum geworfen wird, was ist Identität? Was bedeutet es heute, ich zu sagen und wo verläuft die Grenze zwischen Autor, Erzähler und Hörer? Yu ist promovierter Ethnologe und von seinem in London ansässigen Arbeitgeber beauftragt, einen großen Bericht über die Gegenwart zu schreiben. Das bedeutet, aktuelle globale Tendenzen zu registrieren, Zukunftsszenarien zu entwickeln und neue Begriffe zu prägen, die einen Universalschlüssel zum Verständnis der Gegenwart liefern. Sie lauten Narrativ, Migration, Mutation oder Superzession, könnten aber ebenso Rumpelstilzchen heißen oder eben Satin Island. Ein merkwürdiges Wort, das Yu in einem Traum erscheint und titelgebend für den Bericht ist, der die Arbeit an seinem Bericht begleitet, der sein Entstehen dokumentieren soll, am Ende aber die Unmöglichkeit dokumentiert, einen solchen Bericht zu schreiben. Tom McCarthy zeigt in Satin Island vor der Wahl Trumps, vor Cambridge Analytica und diversen Social-Media-Skandalen eine uns durch allgegenwärtige Algorithmen zusehends kontrollierende Welt des Digitalen. Die Kritik verstand den 2015 erschienenen Roman als eine der intellektuell aufregendsten Erkundungen unserer Gegenwart, die in jüngerer Zeit unternommen wurden. In der Regie von Tilman Hecker hören Sie Christoph Luser, Birte Schnöing, Christine Groß, Ulrich Gebauer und Isaac Dentler. Satin Island, nach dem Roman von Tom McCarthy. Aus dem Englischen von Thomas Melle. Bronislaw Malinowski, Vater der modernen Anthropologie, sagte, schreib alles auf. Das war sein erstes Gebot. Man weiß nie, was sich als wichtig herausstellen wird und was nicht. Also wandle alles, alles in Daten um. Satin Island. In Turin wird das berühmte Grabtuch aufbewahrt, das einen Abdruck der Leiche Christi nach der Kreuzigung zeigt. Auf dem Rücken liegend, die Augen geschlossen, Dornen gekrönt. Allerdings ist das Bild auf dem bloßen Leinen kaum zu erkennen. Es taucht erst im späten 19. Jahrhundert auf, als ein Amateurfotograf sich ein Negativ davon ansah und die Gestalt bemerkte. Blass und verblichen, aber dennoch da. Später, als das Alter des Leichentuchs mit Radiokarbon-Methode bestimmt worden war, stellte sich heraus, dass es frühestens aus dem mittleren 13. Jahrhundert stammen konnte. Aber das störte die Gläubigen nicht. So etwas stört sie nie. Die Leute brauchen ihre Gründungsmythen. Irgendeinen Stempel aus dem Jahre Null, einen Bolzen, der das Gerüst absichert, das die gesamte Architektur der Realität zusammenhält. Vor ein paar Jahren saß ich in Turin fest. Nicht in der Stadt, aber am Flughafen. Torino Caselle. Viele andere saßen ebenfalls fest. Der Satz Durchsage beachten multiplizierte sich auf den Anzeigetafeln abwechselnd auf Englisch und Italienisch. Es gingen keine Flüge mehr. Also saß ich an meinem Laptop, um Aufklärung über die Situation zu erhalten und generell einfach die Zeit totzuschlagen. Da las ich über das Leichentuch. Um mich und meinen Bildschirm herum weitere Bildschirme von Laptops, Handys, Fernsehern, über die die Texte liefen, die die Verspätung thematisierten. Hinter den Tickern waren Nachrichtenbilder zu sehen, die Höhepunkte eines Fußballspiels, die Folgen eines Autobombenanschlags im Mittleren Osten, Szenen, die man immer in solchen Berichten sieht. Hysterische, blutbespritzte Menschen laufen schreiend herum. Dann folgten Bilder einer Ölkatastrophe, Luftaufnahmen einer havarierten Plattform inmitten einer großen, dunklen Wasserblume, weißgefiederte Seevögel, die über unberührten Küstenstreifen umherschwirrten, nichts von der schwarzen Flut ahnend, die sich langsam auf sie zubewegte. Mein Telefon vibrierte. Eine Nachricht von Payman, meinem Chef. Wir haben gewonnen. Das Tor, das ich gerade gesehen hatte, wurde in Zeitlupe wiederholt. Die Flugbahn des Balls, die plötzliche Wölbung und Eruption der Maschen im Netz, diese Sequenz passte nun dazu. Wir haben gewonnen. Ich schrieb zurück, wer hat was gewonnen. Firma hat Projektauftrag bekommen. Das Projekt war das Coop-Sassen-Projekt. Gut, schrieb ich. Die Antwort kam noch schneller. Gut, das ist alles? Seine nächste SMS überkreuzte sich mit meiner. Steckst du noch immer fest? Ich auch, so Payman. In Wien. Komm morgen früh in mein Büro. Dann kam eine Nachricht von Tapio, Paymans Assistent. Firma hat KSP-Auftrag bekommen. Weitere Nachrichten desselben Inhalts von anderen Kollegen folgten rasch hintereinander. Die Bilder des Fußballspiels wirkten noch in mir nach. Es war, als ob Bayerns Stürmer nicht seinen Fans zujubelte, sondern uns. Und es kam mir sogar so vor, als ob die schreienden Anschlagsopfer ebenfalls die Neuigkeit feierten. Als ob sie auf ihrem zerbombten Markt niemanden anderen feierten als uns. Jetzt begann mein Laptop zu klingeln. Jemand rief mich über Skype an. Joan of Arc. Der Nickname gehörte Madison, einer Frau, die ich 2 Monate zuvor in Budapest kennengelernt hatte. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Hallo, hi. Hi. Hi. Schalt deine Kamera ein. Ja. Sie fragte, wo ich war. Wo bist du gerade? Ich sagte es ihr, ich bin in Turin am Flughafen. Da war ich auch schon mal, Turino Caselle, 2001. Was hat dich hierhin verschlagen, fragte ich sie. Meine Frage schien in der Übertragung verloren gegangen zu sein, sie beantwortete sie jedenfalls. Stattdessen fragte sie, wann ich zurück in London sein würde. Ihr Gesicht auf dem Bildschirm glitt in kleinen Bewegungskaskaden von einem Stillstand in den nächsten. Wann bist du zurück? Ich weiß nicht, sagte ich. Ich rief die Nachrichtenseite auf. Die Luftraumsperre war halb aufgehoben, hieß es. Daneben die Meldung des Bombenanschlags, darüber die Ölkatastrophe. Schlepper. Hallo. Schlepper und ölbedeckte Männer und schwarz umrandete, entlegene Inseln. Dazu die riesige Ölblume. Madison fragte noch einmal, wann ich zurück sein würde. Sie sagte, sie bräuchte ethnologische Zuwendung. Was brauchst du? Ethnologische Zuwendung. Ethnologische Zuwendung, wie das? Mir fehlt... Fragte ich sie und schob ihr Fenster wieder zurück über die Nachrichtenseite. Mir fehlt, hob sie an. Ihr Gesicht fror mitten im Satz ein. Ihr Mund stand in einer asymmetrischen, sabbernden Weise offen. Offen, wie nach einem Hirnschlag. Die Augen waren nach oben gerollt, sodass die Pupillen von den Lidern halb verdeckt blieben. Ein kleiner Kreis drehte sich vor ihrem erstarrten Gesicht, um das Buffern anzuzeigen. Dann erschien Anruf beendet. Ich blickte auf. Leute, die nicht wie ich am Laptop oder Telefon saßen, begutachteten die Luxusartikel, die überall um uns herum aufgestellt waren, meist hinter polierten Glasplatten, deren Oberflächen andere Oberflächen reflektierten, sodass die Szenerie des Bombenanschlags sich über dem Muster eines Schals abspielte und Öl auf das Ziffernblatt einer Uhr floss. Immer wieder. Nach und nach verblassten das Fußballspiel und die Autobombenszene, während die Ölkatastrophe immer häufiger auftauchte. Ich sah dem Ganzen stundenlang zu, bis in den frühen Morgenstunden dann endlich mein Flug ausgerufen wurde. Die Bilder verließen mich, aber auch dann nicht. Als ich in der Luft war, den Kopf platt gegen das Fenster gedrückt, schien tatsächlich Öl in den Wolkenfetzen zu kleben. Es schien in ihrer Masse zu lauern, sie aufzublähen, aus ihnen zu sickern, in Klümpchen, die auf den Rändern schwebten und in den Falten hockten wie unzählige verrußte Cherubim. Nennt mich Yu. Es ist nicht meine Absicht, hier über das Coop-Sassen-Projekt zu sprechen. Dafür gibt es vertragliche Gründe. Verbote aller möglichen Arten von Offenlegung. Doch selbst wenn es diese Verbote nicht gäbe, würde es Sie überhaupt interessieren? Verstehen Sie mich nicht falsch. Das Projekt, das wird unmittelbare Folgen für Sie gehabt haben. Sicher gibt es keinen einzigen Bereich Ihres Lebens, den es nicht verändert hat. Obwohl Sie sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst sind. Nicht, dass es ein Geheimnis gewesen wäre. Solche Sachen bedürfen keiner Geheimhaltung. Die kriechen unterm Radar hindurch, weil sie so langweilig sind und so komplex. Coop Sassen involvierte eine Menge Kopplungen, Schnittstellen, Umwandlungen vom Firmen zum Zivilrecht, vom Supranationalen zum Lokalen, vom Analogen zum Digitalen und vom Öffentlichen zum Geheimen. Es war ein Projekt, das aus vielen anderen Projekten geformt und mit vielen anderen Projekten verbunden war, was es schlichtweg unmöglich machte zu erkennen, wo es begann und wo es aufhörte, seinen Inhalt, Kern oder Umriss zu bestimmen. Was ich mache? Ich bin Anthropologe. Ich war der hausinterne Anthropologe einer Unternehmensberatung. Zur Firma. Sie beriet andere Firmen. Nein, dabei, zu Firmen allgemein. Serviceleistungen zu kontextualisieren. In den 50ern und 60ern fingen Leute wie ich an, Studien über Unternehmen anzufertigen und deren Ergebnisse dann der Universität zu präsentieren, um sie in reines Wissen zu wandeln. Doch irgendwann in den 70ern oder 80ern änderte sich das alles. Jetzt forschten die Anthropologen für die Firmen. Nicht über sie. Das Unternehmen hat seine Götter, seine Fetische, seine Hohepriester und seine Ausgestoßenen. Mhm. Madison hatte recht. Als Payman mich einstellte, sagte er, die Firma braucht einen Anthropologen, weil ihr ganzes Aktivitätsfeld darin besteht, Gruppen zu analysieren und darüber zu berichten, während sie zugleich ihren eigenen Status als Gruppe stärken muss, de facto also auch Gegenstand derselben laufenden Prüfung ist. Im Grunde ist alles bereits Anthropologie. These attempts are almost certain to fail. And yet, the five instances of success. Five instances of a culture, a one scale. Cheers. Cheers. Also wie gesagt, hatte ich Madison 2 Monate zuvor in Budapest kennengelernt. Wir waren an einer Hotelbar ins Gespräch gekommen. Ja, ich bin Anthropologe. Ein Anthropologe? Ja. Ein Anthropologe bist du also. Das ist ja, also wie sagt man dazu, exotisch, ne? Das ist gar nicht exotisch. Also ich arbeite für eine Unternehmensberatung in einem Keller. In einem Keller? Ja, in einem Keller. Ich arbeite da unten 3 Stockwerke unter der Erde in einem grauen Bunker. Noch exotischer. Aber, Was aber? Also Tänze, Masken, Federn. Also daraus besteht doch im Wesentlichen deine Arbeit, oder? Ich meine, selbst wenn du einen Bericht über die Benehmregeln vom Arbeitsplatz, ich kann nicht mehr sprechen. Also selbst wenn du... Nein, yo. Also nochmal, was ich sagen will ist, selbst wenn du einen Bericht über die Benehmregeln am Arbeitsplatz schreibst oder wie man Angestellte motiviert oder was auch immer, siehst du das doch alles im Hinblick auf Rituale und Riten und so. Sie lag falsch, du liegst falsch. Was? Nein, also für Anthropologen ist selbst das Exotische nicht exotisch, geschweige denn der Alltag. Claude Lévi-Strauss beschreibt in Traurige Tropen, wie er irgendwann in den 50er Jahren durch die Altstadt von Lahore ging, die gerade mit Stromkabeln ausgestattet worden war und dabei versuchte, einem längst verschwundenen Zustand der Reinheit nachzuspüren, der regionalen Farbe, der Bräuche, allgemein des Lebens. Er beschreibt, wie sich schlagartig derselbe Eindruck einstellte, als er mit dem Amazonastamm der Nambiquara lebte, die Empfindung, zu spät gekommen zu sein. Obwohl er durch einen älteren Bericht weiß, dass jener Anthropologe, der 50 Jahre vor ihm und also auch vor den Gummihändlern und dem Telegrafen dorthin gekommen war, genau denselben Eindruck hatte. Die Reinheit ist nichts weiter als ein Zustand, dem alle Dimensionen des Verstehens und der Analyse fehlen. Kommen diese erst einmal zum Zuge, verschwindet das Mysterium, das den Anthropologen ursprünglich zu seinem Thema drängte. Das erklärte ich ihr. Wow, murmelte sie, das ist irgendwie abgefuckt. Wow. Das ist abgefuckt. Als ich aus Turin zurückkehrte, schlief ich ein paar Stunden, duschte und machte mich auf den Weg ins Büro. Es war ein klarer Tag. Der Glas- und Metallpanzer des Firmengebäudes strahlte blau und silbern, wie von elektrischer Ladung durchzogen. Auch innen schien er völlig elektrisiert. Überall war von Koopsassen die Rede. In meinem Zimmer angekommen, rief ich Paymans Büro an. You, sagte Tapio. Du bist also zurück? Ja, sagte ich. Payman hängt immer noch in Wien fest. Er wird aber morgen zurück sein. Komm dann vorbei und rede mit ihm. Er legte auf und ließ mich alleine in meinem Keller, isoliert und ernüchtert. Ich verließ das Büro früher als sonst und fuhr zu Madison. In der U-Bahn schnappte ich mir eine der kostenlosen Zeitungen, die auf den Sitzen herumlagen. Auf der Titelseite war die Ölkatastrophe. Das Öl breitete sich langsam, aber unaufhaltsam Richtung Küste aus. Ich blätterte weiter und blieb an einem kleinen Artikel hängen. Ein 25-jähriger Fallschirmspringer war beim Sprung aus einem Flugzeug gestorben. Sein Fallschirm hatte sich abgelöst und er war auf die Erde gedonnert. Die Polizei stufte seinen Tod als verdächtig ein. Als ich bei Madison war, hatten wir Sex. Danach lagen wir im Bett und ich fragte sie, Was hast du eigentlich in Turin getan? Ich war nicht in Turin. Das warst du. Aber du warst auch dort. Nein, war ich nicht. Du hast mir gesagt, dass du einmal dort gewesen bist. Als wir geskypt haben letzten Abend. Ich habe nie gesagt, dass ich in Turin gewesen bin. Ein paar Momente lang war sie still. Ich dachte, sie sei weggedämmert. Doch nach einer Weile murmelte sie weiter. Ich habe gesagt, dass ich in Torino Castel gewesen bin. Okay. Okay. Also Torino Caselle. Torino Caselle. Und was hast du da gemacht? Gewartet. Ja, genau wie du. Worauf? Auf ein Flugzeug. Worauf sonst soll man auf einem Flughafen warten? Mein Treffen mit Payman fand die ganze Woche nicht statt. Er hatte so lange in Wien festgehangen, dass er inzwischen schon in Seattle sein musste und direkt dorthin geflogen war. Tatsächlich erfüllte seine Abwesenheit mich mit Angst. Nicht, dass seine Anwesenheit einen angstfrei und ruhig sein ließ. Alles andere als das. Die Firma funktionierte über Angst. Sie war Paymans Motoröl, sein produktiver Treibstoff. Aber es gibt verschiedene Sorten der Angst. Auf dem Nachhauseweg schnappte ich mir wieder eine dieser kostenlosen Zeitungen. Auf der 5. Seite standen Neuigkeiten über den Fallschirmspringer. Die Ausrüstung des Toten war manipuliert worden. Die Schnüre, die Schirm und Ersatzschirm verbanden, waren absichtlich durchtrennt worden. Es war fachgerecht und mit Arglist ausgeführt worden. Kein äußeres Anzeichen des Eingriffs war sichtbar. Die Tat konnte nur von einem Insider ausgeführt worden sein, von einem anderen Fallschirmspringer. Jetzt war es eine Mordgeschichte. Ich legte eine Menge Dossiers an. Nicht immer für Klienten. Meine Dossiers bestanden größtenteils nur aus Papierfetzen an meine Wände gepinnt. Dazwischen Linien, die sie verbanden, und Anmerkungen, deren plötzliche Vereinigung mich zur Lösung des Falls führen würde. Was war denn der Fall? Ich wusste es nicht. Aber darum ging es ja. Die Antwort darauf würde erst klar, sobald alle Dossiers auf eine Fluchtlinie zuliefen. Während ich in meinem Büro auf Paymans Rückkehr wartete, begann ich ein Dossier über Ölkatastrophen. Die aktuelle machte immer noch Schlagzeilen. Aber ich beschränkte mich nicht auf sie. Ein Anthropologe ist nicht an Einzelfällen interessiert. Ölkatastrophen sind insofern exemplarisch. Es findet immer eine statt. Oder es gibt eine, die erst kürzlich bekannt wurde. Oder eine, die mit Gewissheit gesagt werden kann, bald passieren wird. Ich schaute unzählige Videos. Eines faszinierte mich besonders. In einer Nahaufnahme sah man ein paar Meter Meeresgrund, über den das Öl kroch. Man konnte die Hand des Kameramanns sehen, die in den Bildausschnitt hineinlangte, die sich an diesem schwarzen Teppich entlangtastete und sich schließlich unter ihn schob. Payman ist auf dem Heimweg. Komm am Freitag vorbei und rede mit ihm. Okay. Wie läuft es mit dem großen Bericht? Fragte er noch, bevor er auflegte. Wie läuft es mit dem großen Bericht? Ach, weißt du, er nimmt langsam Form an. Ein weiteres Konzept, über das Payman viel sprach und das oft zitiert wurde, das Narrativ. Wenn ich so, sagte er, in einem Wort zusammenfassen müsste, was wir im Wesentlichen tun, würde ich nicht Unternehmensberatung oder Design oder Stadtplanung sagen, sondern Fiktion. An jenem Freitag, als ich hochkam, um mit ihm zu reden, begrüßte er mich mit einer Frage, ohne seinen Blick von dem Tablet zu nehmen, in das er eine Nachricht tippte. Warst du schon einmal in Seattle, Jung? Nein. Ist interessant. Ja, wieso? Also, was wirklich bemerkenswert an der Stadt ist, ist ihr Mangel an Starbucks-Filialen. Man sieht nicht eine einzige. Ich dachte, Starbucks kommt aus Seattle. Genau. Man nimmt eigentlich an, die ganze Stadt, die müsse ein einziger riesiger Starbucks-Laden sein. Doch stattdessen gibt es nur Joe's Cappuccino Bar und Espresso Luigi und Pacific Coffee Shacks und so weiter. Ja, und was steckt dahinter? Genau das habe ich meinen Vater auch gefragt. Und weißt du, was er gesagt hat? Keine Ahnung. Er hat mir erklärt, dass das Starbucks-Läden sind, heimliche. Die Strategen von Starbucks haben nämlich verstanden, dass eigentlich keiner bei Starbucks kaufen will. Die Leute wollen Authentizität, Regionalität und Herkunft. Ich werde in der nächsten Woche ein Treffen mit der Ministerin geben. Ich will, dass du dabei bist. Außerdem hast du einen Termin in Paris. Ich will, dass du weiterhin deine Liste in Sachen intuitiver Recherche verfolgst, ja, und mir unregelmäßig darüber berichtest. Wie immer. Ich bleibe vage, auch weil er selbst ziemlich vage blieb. Seine Währung bestand aus systematischer Vagheit. Sein ganzer Trick, auf den er sein Unternehmen gegründet hatte, drehte sich darum, Ungewissheiten zu managen. Als er über Koopsassen sprach, ergab alles einen Sinn, selbst wenn das nicht der Fall war. Selbst die Tatsache, dass es keinen rechten Sinn ergab, ergab Sinn, während er redete. Später am Abend traf ich mich wieder mit Madison. Wieder hatten wir Sex. Als ich danach im Bett lag, ließ ich meine Gedanken schweifen, die erneut in Bildern vom Öl landeten. Ich bewegte mich durch dunkle und schwerfällige Wogen, schwarz aufschießende Wellen und mit Flecken bespritzte Kiesel, bis ich mich zwischen Lachen niederließ, in denen das Öl erschöpft und träge über Felsen und Tiere drapiert war. Wo es ganze Tiere und Felsen abdeckte, sah es wie Latex aus, wie Fetischzubehör. Vor der Küste, wo die Wellen brachen, konnte ich eine Aphrodite erkennen, die wie eine Schlampe im schwarzen Schaum herumtollte. Its time frame is so slow that it is no use to us. We are agents of extinction, but not of evolution. In der darauffolgenden Woche organisierte ich ein Treffen mit den Staatsbeamten, die auch an Koopsassen mitarbeiteten. Die Idee war, dass sie, möglichst zwanglos, die Folgen des Projekts diskutierten. Wir hatten einen Raum extra dafür eingerichtet, wo die Teilnehmer einfach quatschen konnten, während wir sie durch eine Spiegelwand beobachteten. Natürlich funktionierte es nie ganz so. Die Leute wussten, dass sie beobachtet wurden. Das ist ein dem Anthropologen wohlbekanntes Problem. Die Stammesangehörigen unter Beobachtung sind sich immer bewusst darüber, dass sie beobachtet werden. Statt im Keller das Transkript der Staatsbeamtendialoge anzusehen, naja, egal, dachte ich weiter über den toten Fallschirmspringer nach. Die Umstände des Unfalls erinnerten mich an die Vanuatur im Südpazifik. Sie begingen einmal im Jahr ein besonderes Ritual. Die Männer kletterten einen hohen Holzturm hinauf und sprangen kopfüber von seiner Spitze herunter. Sie trugen Lianen um die Fußknöchel, die genauso lang geschnitten waren, dass sie sich spannten, kurz bevor die Körper der Männer auf den Boden krachen würden. Also der Fallschirmspringer. Ich hatte den Tatort herausgefunden, der Himmel. Es stellte sich nun also noch die Frage der Tatzeit. Zu welchem Zeitpunkt genau war er tatsächlich ermordet worden? Als das Equipment manipuliert worden war? Somit war er, obwohl vor dem Aufprall faktisch noch nicht ermordet, eben doch schon ermordet gewesen, ohne es begriffen zu haben. Sein Bewusstsein seiner selbst, seine ganze Wirklichkeit, Nebeneffekte einer technischen Verzögerung. Der große Bericht, er war Paymans Idee. Als er mich einstellte, mir die Hand schüttelte, um mich an Bord zu begrüßen, fixierte er mich mit seinem Blick und sagte: Jo, schreib den großen Bericht. Den großen Bericht? Was ist das? Das Dokument. Das Buch. Das erste und das letzte Wort über unser Zeitalter. Das ist es, wofür ich dich wirklich anstelle. Ach, Kannst du das näher ausführen? Nun, antwortete er und ließ endlich meine Hand los, damit er mit der Seinen gestikulieren konnte. Du hast deine Khakis angezogen, dich in irgendeinen Dschungel geschleppt, mit den Eingeborenen gejagt und gefischt, wurdest von ihren Fiebern durchgeschüttelt, hast seltsame Gebräu getrunken, die in den Mündern ihrer Jungform gegoren waren. Und dann nach einem Jahr schleppen sie deine Bündel zu dem kleinen Steg hinunter, der ihre winzige Welt mit der großen verbindet, und sie winken dir mit breitem, zahnlückigen Grinsen hinterher und schicken dich in dein Arbeitszimmer zurück, wo du dann dein Buch schreibst. Das meine ich. Nicht nur ein Buch, das verdammte Buch. Du schreibst das Buch über sie, fass ihren Stamm zusammen, sprich seinen geheimen Namen aus. Aber fing ich an, dann stockte ich. Aber was? Deine Version des Anthropologen mag vielleicht vor einem Jahrhundert zutreffend gewesen sein, aber jetzt gibt es keine Eingeborenen mehr. Oder wir sind die Eingeborenen. Ich weiß das alles. Es gibt auch kein ruhiges Arbeitszimmer. Der große Bericht wird nicht in einem Arbeitszimmer abgefasst werden. Er wird aus dem Dschungel kommen. Aus der Deckung wird er hervorbrechen wie ein buntes, fantastisches Tierwesen. Eine Gattung, die man noch nie gesehen hat. Ein brandneues Geschlecht, leuchtend, funkelnd, blitzartig in Erscheinung, tretend hoch über der Baumgrenze, für alle gut zu sehen. Was ich von dir will, ist zu benennen, was gerade stattfindet. Es zu benennen? Wie die Prinzessin mit Rumpelstilzchen? Ja! Wie die Prinzessin mit Rumpelstilzchen. Und wie willst du, soll dieser große Bericht aussehen? Er wird seine Form schon finden. Ich legte ein Dossier über Fallschirmspringer an. Tote Fallschirmspringer, deren Fallschirme sich nicht geöffnet hatten. Es ist erstaunlich, wie oft diese Geschichte auftaucht. Sie ist wie die Ölkatastrophen exemplarisch. Je intensiver ich nach toten Fallschirmspringern suchte, desto zahlreicher tauchten sie auf, in Echtzeit. Innerhalb der nächsten 2 Monate schafften es nicht weniger als 3 weitere Geschichten in die Nachrichten von Fallschirmspringern, die ohne Schirm auf den Boden geknallt waren. Die Reproduktion dieser Situationen triggerte die Alarmsignale in meinem Kopf. Das Koop-Sassen-Projekt. Ich werde, wie gesagt, nicht darüber sprechen, obwohl das hier während jener Zeit ja jeder tat. Successfully attaining the next. These are the 5 major punctuations of biological history. Du hast mir immer noch nicht verraten, wieso du damals in dem Flughafen warst. Es gibt viele Dinge, die ich dir nicht verrate. Wenn man anderen alles über sich selbst erzählen müsste, würden wir in einer langweiligen Welt leben. Wenn es der Hauptzweck menschlicher Interaktion wäre, alles über eine Person zu wissen, würden wir nur Memory-Sticks mit uns herumtragen und sie einfach einstöpseln und alles hochladen, statt miteinander zu reden oder vögeln oder sonst was. Wäre das was für dich? Nein. Nein, ich will gar nicht alles über dich wissen. Das war die Wahrheit. Ich hatte ja nicht viele Fragen gestellt über ihre Familie, ihren Hintergrund, weder in Budapest noch später. Unsere Liaison gründete auf einem Minimum an Informationsaustausch. Ich will nicht alles über dich wissen, ich will nur wissen, was du in Turin gemacht hast. Ich war nicht in Turin. Torino Caselle, meinetwegen. Aber warum? Es fasziniert mich. Wie, beruflich? Ganz genau, beruflich. Tja, dann musst du mich wohl bezahlen. Bronislaw Malinowski, Vater der modernen Anthropologie, sagte: Schreib alles auf. Das war sein erstes Gebot. Man weiß nie, was sich als wichtig herausstellen wird und was nicht. Also wandle alles in Daten um. Als Payman mir mit visionärer Unklarheit den Auftrag erteilte, diesen großen Bericht zu schreiben, ließ das Gefühl, dass alles nun Teil davon werden könnte, alles, dem ich begegnete, umso mehr vor Potenzial leuchten. Er wird seine Form schon finden, hatte er gesagt. Eines Abends, Ein paar Monate, nachdem ich zur Firma gestoßen war, stand ich mit irgendeiner Frau an einer Bar, irgendeiner Fremden, mit der ich ein Gespräch angefangen hatte. Irgendwann achtete ich nicht mehr auf das, was sie sagte, und betrachtete stattdessen die Gegenstände, die sie um sich herum platziert hatte. Eine Zigarettenschachtel, ein Plastikfeuerzeug, eine Travelcard mit Eselsohren und ein Schlüsselbund, der in einem Halbkreis aufgefächert auf der Zinktheke lag, wie ausgebreitete Spielkarten. Ich spürte ein zartes, beinahe epiphanisches Kitzeln des Was-wenn-Gefühls in mir. Was, wenn? Was, wenn die bloße Koexistenz mit diesen Gegenständen und dieser Person, der Fakt, dass ich diesem Moment beiwohnte oder genauer es zuließ, dass er mir beiwohnte, was, wenn das alles womöglich schon Teil des großen Berichts war? Was, wenn der große Bericht irgendwie auf irgendeine Weise gelebt, geseint werden könnte und nicht nur geschrieben? Blitzartig erscheinen, hatte Payman gesagt. An diesem Abend schien ein neues Feld vor mir aufzublitzen. Was, wenn? In meinen Tagträumen sah ich eine Zukunft, in der man sich nicht mehr durch die toten Gedärme der Ereignisse scrollen müsste, um die Bedeutung ihrer Signale zu entschlüsseln, sondern sich stattdessen geradewegs in die Ereignisse selbst begeben würde, während diese sich entfalteten. Das war's. Präsenzanthropologie. Das war's. Präsenzanthropologie. Life seeks the exit of the cave. Life seeks to pierce the scale of calico and deposit itself outside. Und hinter diesen Erscheinungen immer das Bild eines abgetrennten Fallschirms. Am folgenden Wochenende brachte die Zeitung einen längeren Artikel über den Fall. Der Autor war selbst gelegentlicher Fallschirmspringer. Fallschirmspringer, informierte er den Leser, sind eine verschworene Gemeinschaft. Sie fühlen sich, schrieb er, wie Angehörige eines Stammes. Ich dachte wieder an meine Vanuatur. Bei ihrem Turmsturzritual waren die Lianen so bemessen, dass sie sich nicht etwa auf halber Höhe, sondern ganz knapp über dem Boden strafften. Die besten Sprünge waren jene, bei denen die Lianen im selben Augenblick in Aktion traten, da der Springer den Boden berührte. Der Artikel sprach vom Glauben. Der finale Impuls, der einen Fallschirmspringer die Schwelle überschreiten ließ, war Glaube. Glaube, dass alles, das System in seiner unermesslichen Ganzheit funktionierte. Aber dass sein Glaube, sein blinder, absoluter Glaube, in dessen Arme er seine Existenz... Warum sind deine Wände voll mit Fallschirmbildern? Fragte Tapio, als er den Kopf durch die Tür meines Büros steckte. Hat mit dem Projekt zu tun, sagte ich ihm. Da sind die ganzen Stränge. Und sie laufen zusammen. Und darüber gibt es ein Dach, das alles überspannt. Oder sagen wir, eine Membran, eine Haut. Und diese Struktur produziert kinetische Energie, während alles, was um sie herum ist, in diesem Fall die Luft, sie durchläuft. Aha, verstehe, sagte Tapio. Und er starrte lange konzentriert auf die Bilder und die Wörter, die Linien, die sie verbanden. Das Ding ist, sagte ich ihm, dass ein Fallschirm nicht an einem bestimmten festen Ort zum Einsatz kommt, sondern im Übergang von einem Punkt A, dem Flugzeug, zu einem Punkt B, dem anvisierten Landepunkt am Boden. Mit dem Projekt ist das genauso. Es muss als etwas gedacht werden, das sich in einem ständigen Zustand des Übergangs befindet. Nicht in der Ankunft, nicht an einem bestimmten Ort, sondern irgendwo dazwischen. Tapio nickte, während ich mir das alles ausdachte. Log ich ihn an? Es war Samstag. Zu Hause erwachte ich ohne Termine und setzte mich an den Schreibtisch, um eine Gliederung des großen Berichts zu entwerfen. Ich räumte den Schreibtisch gründlich und gnadenlos auf. Ich platzierte meinen Laptop ins exakte geometrische Zentrum meiner aufgeräumten Ordnung. Und ich klickte aus Versehen die Newspage an, die sich aufblähte wie ein bösartiger Flaschengeist und vom ganzen Bildschirm Besitz ergriff. Sie meldete Neuigkeiten von der Ölkatastrophe. Das Worst-Case-Szenario, das die Regierung und Umweltschützer am meisten fürchteten, war eingetreten. Das Öl hatte das Festland erreicht. In der nächsten Woche flog ich nach Frankfurt, um einen Vortrag auf einer Konferenz zu halten. Das Thema der Konferenz war, endlich einmal, nicht die Zukunft. Es war die Gegenwart. Natürlich ein Thema, dem ich viele Gedanken gewidmet hatte. Strahlende Jetztheit, meine Präsenzanthropologie. In Frankfurt traf ich Claudia. Sie leitete das Städtische Anthropologiemuseum. Wir fuhren in ein Industriegebiet hinaus ins Archiv. Riesige metallene Regale waren an der Wand. Parallel dazu freistehende Aktenschränke in der gesamten Raumlänge. Auf jeder Schublade war eine Indexnummer. Es gibt hier über 50.000 Objekte. 50.000? Hier lang ist Ozeanien, dort lang sind die Amerikas und da ist Afrika. Womit willst du anfangen? Ich weiß nicht. Vielleicht Ozeanien? Claudia öffnete einen beliebigen Schrank. Naphthalin. Sie zog weiße Handschuhe an und holte einen gewobenen Gürtel hervor. Einer von mindestens 20, die gefaltet und aufgereiht im Schrank lagen. Warum so viele? Der Großteil der Sammlung stammt von der großen Sepik-Expedition. Das Museum hatte eine Expedition dorthin losgeschickt. Sie hielten bei jedem Dorf an den Flussufern und die Eingeborenen verkauften ihnen die Sachen. Es sprach sich von Siedlung zu Siedlung herum. Wenn die Expedition bei einer ankam, erwartete der Stamm sie bereits und hatte seine ganzen Stammesobjekte ausgelegt, wie auf dem Trödelmarkt. Die Expedition kaufte so viele Objekte ein, dass sie ganze Züge und Boote anfüllten. Die Überzeugung war, dass man die Morphologie eines, sagen wir, Kochtopfes studieren musste. Wie die Form und das Dekor sich unter den Dörfern oder Familien unterschieden. Deshalb brauchte man 20, 50, 100. Die herrschende Meinung war, dass man alles zusammentragen müsse. Ein Hammer könne einem genauso viel über eine Kultur erzählen wie ein Fetisch und plötzlich wie ein Kodex ihre tiefsten Geheimnisse offenbaren. Claudia schwieg. Als sie weitersprach, klang ihre Stimme seltsam melancholisch. Doch dann, sagte sie, änderte sich das alles. Inwiefern, fragte ich. Tja, sagte sie. Tja, Mitte der 60er Jahre gab es eine Wende weg von den Objekten. Plötzlich war die herrschende Meinung, dass man nicht mehr Töpfe und Pfeile ansehen muss. Man müsse die Verhaltensmuster und Glaubenssysteme studieren. Deine anthropologische Schule, Ju. Sie warf mir einen zornigen Blick zu. Dazu kam bei uns Europäern der Verdacht auf, dass es scheiße gewesen sein könnte, ihnen die ganzen Objekte überhaupt weggenommen zu haben. Und jetzt haben wir diese Lager voller Müll, den wir niemandem zeigen und nicht einmal verstehen. Was glaubst du zum Beispiel, ist dieses Korbding hier? Keine Ahnung. Ein Schneeschuh? Ju, das ist aus den Tropen. Naja, vielleicht ein Fischernetz. Vielleicht. Ein Fischernetz, eine feierliche Kopfbedeckung, ein Schläger für irgendein Spiel, ein Kochgerät. Wir wissen es nicht. Und wir werden es nicht wissen. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte der Sachen katalogisiert. Wieso nicht zurückgeben? Die Nachfahren des Stamms wissen auch nicht, wofür dieses Korbding da ist. Die haben alle Handys und trinken Cola. Und sowieso, wenn man ein Objekt zurückgibt, taucht es 6 Monate später auf dem Markt auf. Manchmal fühle ich mich wie in der Schlussszene von Indiana Jones, wo sie die heilige Reliquie in eine Kiste stopfen, die genauso aussieht wie die ganzen anderen Kisten. In einer Lagerhalle, die sich in die Unendlichkeit erstreckt. Die ganze Zeit habe ich den quälenden Verdacht, dass an der Unterseite eines dieser Objekte, nur an einem, Rosebud, geschrieben steht. Als wir zurück im Hauptraum waren und eine große Skulptur betrachteten, die der schweigsame Portier für uns aufgestellt hatte, rief mich Madison auf dem Handy an. Wieso zum Teufel habe ich hier unten Empfang? Wem redest du? Ich sehe mir einen Totempfahl an. Einen Totempfahl? Das macht mich an. Es ist eine Art Kriegsgott. Knallbunt, gelb, schwarz, Scharlach verschmiert mit einem Phallus, der von der Hüfte bis hoch zum Kinn reichte. Von der Hüfte hoch bis zum Kinn? Sein Gesicht war zu einem obszönen Grinsen verzerrt. Wie die Autopsie eines Aliens, was? Während Madison sich 6 Szenarien ausmalte, die Pfähle und Wilde mit einbezogen. Bekam ich langsam einen Ständer. Claudia bemerkte es nicht. Der Portier jedoch sehr wohl. The original big mineral mud puddle between the mountains. A culture of replicating molecules managed to arrange itself into the first virus. Sensationelle Entwicklung im Fall des ermordeten Fallschirmspringers. Der Verdächtige, bester Freund des Opfers, hatte ihn bei seinem Sprung begleitet. Er war sogar sein Trauzeuge. Durch einen Trip nach Stockholm erhielt ich einen neuen Einblick in Bezug auf Madison. Jedes Mal, wenn ich im Ausland war, rief sie mich an. Voller Lust und Sehnsucht und forderte meine rasche Rückkehr. Wann immer ich dann aber bei ihr war, waren Lust und Sehnsucht verflogen. Wir hatten natürlich Sex. Aber sie schien abwesend zu sein, irgendwo anders. Dabei blieben ihre Augen fast die ganze Zeit geschlossen. Wenn sie sich dann dem Orgasmus näherte, öffneten sie sich. Wenn die Lider hochklappten, rollten die Augen mit hoch. Nur zwei kleine, gallertartige Segmente blieben übrig. Jedes Mal, wenn das passierte, und es passierte jedes Mal, fühlte ich mich in den Turiner Flughafen zurückversetzt, an den Laptop-Bildschirm, auf dem ihr Gesicht mitten im Sprechen eingefroren war. Der Ausdruck war derselbe. Es ging so weit, dass ich nicht sie penetrierte, sondern durch sie besagten Moment, diesen langen, ausgedehnten Moment, sein endloses Buffern. Ich dachte jedes Mal an das Grabtuch, die nach oben verdrehten Augen dieser Figur, die nicht Christus war, und daran, dass Madison nie beantwortet hatte, warum sie 2001 in Torino Caselle war. Nachdem sie ihn 48 Stunden festgehalten und befragt hatte, entließ die Polizei den Trauzeugen und setzte ihn auf freien Fuß. Stattdessen verhafteten sie ein anderes Vereinsmitglied. Auch ihn hielten sie 2 Tage lang fest und ließen ihn dann wieder frei. Schließlich wurde es um die Sache still. Die Zeitungen und Newspages ließen die Geschichte fallen. In der nächsten Woche begannen Gegenstände auf meinem Schreibtisch die neue Ordnung zu gefährden. Zuerst Kaffeetassen, dann Rechnungen und so weiter. Es war keine Faulheit, sondern etwas Schlimmeres. Ich hatte den Verdacht, tatsächlich die Gewissheit, dass dieser große Bericht nicht darstellbar, nicht gestaltbar war, egal in welchem Medium, nicht zu schreiben. Weihnachten kam und ging. Partys, Kleinstadtexil, Rückkehr nach London, noch mehr Partys. Am 1. Januar saß ich wieder am Schreibtisch und sah durch das Fenster den Sonnenaufgang an. Die erste Phase des Projekts würde dieses Jahr an den Start gehen. Ich dachte wieder an die Vanuatu. An Neujahr reiten oder rennen die Männer ein Feld hinab und schießen dabei Pfeile in die Luft. Mehr oder weniger senkrecht. Die Pfeile fallen wieder herunter. Und zwar fast mit derselben Geschwindigkeit, mit der sie hochgeschossen wurden. Die Männer reiten oder rennen so lange herum, bis ein Pfeil einen von ihnen trifft und tötet. Dann hören sie auf. Das Ritual verlangt, dass jedes Jahr ein Mann sein Leben gibt. Noch immer saß ich am Schreibtisch und schaute in den Himmel hinauf. Plötzlich begann das vanuatuische Ritual mit der Fallschirmepisode zu verschmelzen. Und ich begriff die Wahrheit. Es war eine Absprache zum russischen Roulette. Da der Adrenalinschub des einfachen Sprunges nicht mehr ausreichte, hatten sie den Einsatz auf die höchste vorstellbare Weise erhöht, waren heimlich übereingekommen, einen einzelnen Fallschirm zu sabotieren und ihn zurück in den allgemeinen Bündelhaufen zu werfen. Die anderen kürzlich aufgetauchten Fälle waren ebenfalls Absprachen zum russischen Roulette. Es war ein Kult, über alle Welt verstreut. Diese Erkenntnis ließ mir das Blut in den Kopf schießen, während ich Scheiße, Scheiße rief. Es war dieselbe Reaktion, die ich hatte, als ich die Twin Towers live im Fernsehen zusammenstürzen sah. Scheiße! Dann setzte ich mich hin, ganz durchschossen von der Scheiße. Dann setzte ich mich hin, ganz durchschossen von der Erleuchtung. Schreib alles auf, hat Malinowski gesagt. Das Problem ist, alles ist schon aufgeschrieben. Es gibt kaum einen Moment unseres Lebens, der nicht dokumentiert wird. Gehen Sie einen beliebigen Straßenabschnitt entlang und Sie werden von 3 Kameras gleichzeitig gefilmt. Und selbst wenn nicht, lokalisiert das Telefon in Ihrer Hosentasche jederzeit Ihren Standpunkt. Jede Webseite, die Sie aufrufen, jedes Durchklicken, jeder Tastenanschlag wird archiviert. Selbst wenn Sie auf Löschen, Deinstallieren, Papierkorb leeren drücken, wird es irgendwo gespeichert. Nichts verschwindet. Nie. Der wirklich erschreckende Gedanke war also nicht, dass der große Bericht vielleicht nicht zu schreiben war, sondern, ganz im Gegenteil, dass er bereits geschrieben worden war. Schlicht und einfach von einem neutralen und indifferenten Binärsystem, das aus sich selbst heraus entstanden war, das sich selbst antrieb und verewigen würde. Irgendein Skript, das sich selbst Alpha und Omega war, dass das einfach der Bericht war. Diese Grübeleien hatten eine weitere Konsequenz. Nicht nur gegenüber dem großen Bericht, auch gegenüber Koopsassen änderte sich meine Haltung. Ich begann, das Projekt als schädlich anzusehen. Als unheimlich, gefährlich, als wirklich übel. Es bohrte sich in jeden Winkel unseres Lebens, ohne dass die Menschen es überhaupt wussten. Weil es weder ein Gesicht noch einen Körper hatte, entwickelte das Projekt enorme und weitreichende Fähigkeiten, während es seine Verantwortlichkeit und Verletzlichkeit gleichzeitig auf nahezu null reduzierte. Was konnte man denn kritisieren oder angreifen? Das Projekt war suprastaatlich, supranational, supra-alles und infra noch dazu. Das war es, was es so effizient machte. Und so tödlich. Ich fing an, meine eigene Rolle zu hinterfragen. Ich verfügte über keinerlei Kompetenzen, das Projekt offiziell mitzuformen. Aber es zu sabotieren, das war eine andere Sache. Diese Fantasien gefielen mir besser und besser. Vor meinem geistigen Auge sah ich Verwaltungsgebäude, Bunker, Paläste zusammenstürzen. Ich könnte die Präsenzanthropologie in eine bewaffnete Widerstandsbewegung verwandeln. Mir die Präsenzanthropologie als bewaffneten Kampf vorzustellen, erregte mich. Ich dachte an die 70er in Deutschland, wie diese Bader-Meinhof-Leute, hochgebildet, herumgelaufen sind und Chaos verbreitet haben. Und sie hatten ständig Sex miteinander. Genauso diese Patty Hearst-Gruppe in Amerika. Die Funky Erbin, prämierte Studentin der bildenden Kunst, vögelt einen Revolutionär nach dem anderen in ihrem Schrank. Ich druckte ein Bild von ihr und Ulrike Meinhof aus und pinnte sie an die Wand. Eines Abends vertraute ich Madison meinen Traum der Allesvernichtung an. Erzählte ihr von der Idee, meinen Insider-Status zu nutzen, um das Projekt zu sabotieren. Also Bader war sicher nicht so der... Ganz schlecht. Ich kannte mal einen Jungen wie dich. Aber der Punkt ist, ihr seid es nicht, die Chaos und Verwüstung anrichten werden. Ach. Wer dann? Es sind nicht die Revoluzzer und Terroristen, die Dächer von Atomkraftwerken wegsprengen oder automatische Handelssysteme in die Irre führen, um in 10 Minuten Milliarden zu ein paar Cent schrumpfen zu lassen. Dafür sorgen die schon selbst. Ihr Jungs seid süß. Ihr wollt Filmhelden sein. In Zeitlupe von dem Fabrikgebäude wegrennen und euch auf den Boden werfen, während die Bombe explodiert. Aber die Explosion findet bereits statt. Sie hat längst stattgefunden. Ihr habt es nur nicht gemerkt. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich versuchte nochmal Sex mit ihr zu haben, aber... Aber sie hatte kein Interesse. Sie rauchte einfach ihre Zigarette zu Ende und schlief ein. Ich dagegen... Ich lag lange wach. Ich dachte darüber nach, was sie gesagt hatte. In jener Nacht hatte ich schließlich einen herrlichen Traum. Einen üppigen und lebhaften Traum. Ich flog mit Tapio und Paimon in ihrem Hubschrauber über eine Stadt. Es war eine große kaiserliche Stadt, die größte der Welt. Die Städte aller Zeiten, Karthago, London, Alexandria, Wien, Byzanz und New York, schoben sich traumtypisch übereinander. Wir flogen über den Hafen. Schleppboote, Dampfer, Yachten, alle erdenklichen Schiffsarten wippten und kreuzten einander im Wasser, dessen Wellenkämme und Täler in der Sonne glitzerten, obwohl es Nacht war. Draußen im Hafen, etwas weiter draußen, lag eine Insel. Ihre Flanken ragten steil aus dem Meer. Die Insel war von dunkler Farbe, dennoch schien sie wie das Meer irgendwie beleuchtet. Während wir uns näherten, türmten sich die Gebäude immer größer vor uns auf. Es waren riesige, baufällige Fabriken, in denen Abfall verbrannt wurde. Eine Müllverbrennungsanlage. Gigantische Müllberge wurden langsam von innen heraus verbrannt mit einem schwelenden Feuer. Daher das Glimmen. Aus der Oberfläche der Hügel sickerte ein zinnobergetöntes Gelb, wie aus glühender Asche, wenn man in sie hineinschicht. Es war diese hervortretende Glut, die auf ein tieferes, nahezu unerschöpfliches Depot irgendwo an noch stärker glühender Masse im Rumpf des Müllbergs fließen ließ. Und die Szenerie wurde dadurch prächtig und lebendig von einem Glanz, der königlich war. Ja, königlich, denn das Seltsame war, wenn die Stadt die Hauptstadt war, dann war die Insel ihr genaues Gegenteil, ihre Umkehrung. Der andere Ort, der dreckige, verheimlichte Blinddarm, ohne den der Hauptkörper nicht funktionieren kann. Wir steuerten die Insel an. Im Segelflug durch die Rohbauten der Fabrikkathedrale streiften wir die Müllhaufen. Starrten voller Ehrfurcht und Faszination in die Glutmasse. Während wir so flogen und manövrierten und staunten, verkündet eine Stimme vielleicht des Piloten oder irgendeines Moderators: Satin Island. Ich wachte auf. Madison schlief noch. Es war erst 5. Ich zog mich an und ging nach Hause direkt an den Schreibtisch. Dann schrieb ich die beiden Worte aus meinem Traum auf. Satin Island. Später im Büro hängte ich Patty und Ulrike ab und pinnte an ihre Stelle Bilder mit Frachtkähnen, die Müll zur Freshkills-Deponie brachten. Staten Island. So heißt der 5. vergessene Bezirk. Die große Müllkippe. Dass dieser Ort sowohl sein Name als auch seine Funktion meinen Traum getriggert hatte, war offensichtlich. Als nächstes verfolgte ich die Spur des Wortes Satin. Ich druckte eine Abbildung mit der Webstruktur aus, dann schaute ich mir Statin an. Statin ist ein cholesterinsenkendes Medikament, das... Bist du am Freitag wieder da? Ja. Dann komm am Morgen bei Payment vorbei. Bring deine Koopsassen-Dossiers mit. Meine Koopsassen? Die Dossiers, deine Funde, alles, woran du arbeitest. Ich habe das meiste davon schon herumgereicht. Ja, aber ich meine das andere Zeug. Die Extras, die will er sehen. Oh. Bring einfach mit, was du hast. Ich blickte meine Wände an. Während ich zuvor imstande gewesen war, meine Fallschirmfragmente zu einem kohärenten Beitrag zur allgemeinen Arbeit der Firma an Koopsassen hochzureden, schienen diese Bilder, die Müllberge, Frachtkähne, jeglicher Vereinnahmung durch eine nützliche oder produktive Erzählung zu trotzen. Meinen Schreibtisch fand ich vor, wie ich ihn verlassen hatte, mit den beiden Wörtern aus meinem Traum. Während ich sie anstarrte, hatte ich einen Geistesblitz. Vielleicht könnten diese Worte meinem großen Bericht seine Form geben. Nicht nur als Titel, sondern auch als Inhalt. Darunter schrieb ich mit kleinerer Schrift: Rumpelstilzchen. Geheimer Name, hatte Payman gesagt. Ich saß noch eine Weile da und starrte die Worte an. Dann strich ich alle Buchstaben bis auf das R von Rumpelstilzchen durch und machte Rosebud daraus. Am Freitag ging ich hoch in Paymans Büro, einen Schwung Akten unter dem Arm. Ich war nervös. Aber Payman wollte gar nichts sehen. Er strahlte mich nur an und sagte: Oh, all die vielen Akten, aber das interessiert mich alles nicht. Dein Beitrag, der ist unverzichtbar gewesen. In New York, da wird es ein großes Symposium geben und ich will, dass du über das Projekt berichtest. Das ist ja witzig. Was? Ich habe in den letzten Tagen viel über den Hafen von New York nachgedacht. Digital Google Cathedral Earth Map Mosaic flipped outside in. Inside 8 billion zills, incarnations are surveying the entirety of what could be. Etwa 3 Tage später im Restaurant stellte ich Madison zur Rede. Ich will wirklich wissen, was du in Torino Caselle gemacht hast. Als ich ihr die Frage stellte, hörte sie auf zu kauen, legte das Messer und die Gabel nieder und sagte: Ich war in Genua. Was hast du da gemacht? Demonstriert. Oh, wogegen? Den G8-Gipfel. 2001 fand er in Genua statt. Ich wusste nicht, dass du eine Aktivistin bist. Das ist lange her. Ihr damaliger Freund sei der eigentliche Aktivist gewesen. Er und seine Freunde, sein ganzer Bekanntenkreis rückten bei den großen G8-Treffen ein. Sie waren von überall her in Genua zusammengeströmt und kamen mit einer Menge Leute in einem Schulgebäude unter. Es herrschte die Atmosphäre eines großen Jahrmarkts, eines Ideenzirkus. Klingt lustig. War es auch, bis die Polizei kam. Sie traten frühmorgens die Schultüren ein, als alle noch schliefen. Scheiße, was habt ihr gemacht? Wir hoben die Hände und ergaben uns, aber das brachte nichts. Sie trampelten auf Beinen, Köpfen und Brüsten der Leute herum. Ich sah den Brustkorb eines Typen unter ihren Tritten zusammensacken. Ich hörte seine Rippen brechen. Warum weiß ich nichts davon? Ju, das fand alles im späten Sommer 2001 statt, kurz vor dem 11. September. Danach waren alle anderen Nachrichten hinfällig. Hast du noch Kontakt zu den Leuten von damals? Nein, ich glaube auch nicht, dass die anderen noch in Kontakt sind. Wurde auch auf dich eingetreten? Ich wurde die Feuertreppe hinabgestoßen. Ich hatte blaue Flecken, war aber nicht so schlimm. Und dann war es vorbei? Nein, Ju, nichts war vorbei, nichts. Das war erst der Anfang. Die Polizisten trieben uns in einen Innenhof, etwa 100 Leute, und kesselten uns ein, traktierten uns mit Schlagstöcken. Und dann führten sie uns zu Lastern und fuhren uns zu einer Polizeiwache, wo noch viel mehr Polizei war. Frische Polizei, alle heiß gemacht und bereit zuzuschlagen. Und das taten sie dann auch. Wie lange ging das so? Ach, das ist schwer zu sagen. Vielleicht eine Stunde? Als keine neuen Leute mehr hinzukamen und die, die da waren, nicht mehr aufstehen konnten, um geschlagen zu werden, ließ die Polizei ein wenig locker. Neue Beamte kamen aus der Hauptwache raus und hielten Papiere in der Hand. Instruktionen. Und dann wurden wir alle ins Wachgebäude abgeführt. Was passierte drin? Nun, naja, wir sangen alle. Sangen? Ja. Protestsongs? Nein, Lieder, die Polizei uns vorgab. Jemand hatte mir zugeflüstert, dass das faschistische Lieder seien aus Mussolinis Zeiten. Die Polizei leitete das Singen an. Die Schlagstöcke bewegten sie wie Dirigenten. Wenn jemand nichts sang, dann stießen sie ihm in den Magen. Was, wenn man den Text nicht kannte? Den Text, den brachten sie uns bei. Während das so weiterging, unterteilten sie die Gruppen in noch kleinere Segmente aus 5 Leuten und spalteten diese wiederum in Einheiten aus 2 oder 3 auf. Wir mussten weiter singen. Schließlich stand ich nur noch mit einer Frau zusammen. Sie konnte nicht viel sagen, ihr Kiefer war zertrümmert. Was passierte dann? Das Mädchen und ich wurden durch eine Tür abgeführt. Einen Flur hinunter, dann ein paar Treppen hinab und wieder hinauf, dann einen anderen Flur entlang, dann durch eine letzte Tür, die auf einen Parkplatz hinausführte, zu einem Zivilfahrzeug. 2 Typen saßen vorne, auch in Zivil. Und der Typ auf dem Beifahrersitz drehte sich um und starrte uns eine Weile an. Und dann zeigte er auf das Mädchen und sie zogen sie wieder aus dem Wagen heraus. Und du? Und mich fuhren sie weg. Es dämmerte, doch der Typ auf dem Beifahrersitz befahl mir, nicht nach draußen zu gucken. Also blickte ich nur auf die Rückseite seines Sitzes. Als sie schließlich anhielten, waren wir in einer Art Villa, die einen Hof umschloss. Hübsch, ein altes Haus mit mehreren Etagen und Efeu, Holzrollläden an den Fenstern. Drinnen gab es einen Empfangsbereich mit Marmorboden. Der Zivilpolizist forderte mich auf, meine Taschen zu entleeren, auf ein Tablett, das eine Rezeptionistin in ein Regal hinter sich schob. Wie in einem Hotel. Das ist es ja. Das fühlte sich nicht wie eine Polizeiwache an. Es war keine Polizeiwache. Ich weiß nicht, was es war. Der Beifahrer in Zivil geleitete mich über den Marmorboden einen langen Korridor entlang und wieder ein paar Treppen hinab und bis wir dann vor einer Tür standen, an die er leise, sehr, sehr leise klopfte. Sie hielt erneut inne. Und was war in dem Zimmer? Ein Mann. Was für ein Mann? Ich weiß nicht, ein Mann, um die 60. Wie sah er aus? Elegant gekleidet, ziemlich stämmig. Er hatte graues, fein zurückgekämmtes Haar, das schon weiß wurde. Er saß in einem roten Ledersessel in der Zimmermitte. Er schickte meinen Begleiter fort und wir beide waren allein. Was für ein Zimmer war das? Ein Arztzimmer oder Labor. Es gab eine Art Zahnarztstuhl. Ein kleines Fenster. Es war vollkommen still. Nur stand da dieses Ding auf einem Tisch nahe dem roten Sessel. Was für ein Ding? Ein Ding. Ein Stück Elektronik. Vielleicht ein Empfangsgerät, ein Peiler, ein Wellenlängenregler. Ich weiß es nicht. Es war alt, so ein Ding, wie man es vor 20 Jahren benutzt haben mag. Vielleicht noch älter. Es machte ein elektronisches Geräusch. Als ich eintrat, fingerte der Mann an diesem Ding herum, als ob er es einstellen würde. Und dann? Er winkte mich zu sich und bat mich, mich vor ihm zu drehen. Langsam um die eigene Achse. Ich hatte einen Kratzer am Nacken, den er genau untersuchte, während er mein Haar hochhielt. Er fragte mich auf Englisch, wo ich noch verletzt sei. Also zeigte ich es ihm. Hier. Über der Hüfte und hier. Gleich am Ellenbogen. Ich nahm für einen Augenblick an, dass er ein Arzt war. Er holte unter dem Sessel einen schwarzen Stab hervor. Einen Stab? Ja. Ein Zeigestock aus metallenem Plastik. Dann einen dicken Gummihandschuh, zog ihn über seine rechte Hand, hielt in dieser dann auch den Stab und berührte mit der dünnen Spitze meine Magengegend. Dann zuckte der Handschuh und ich spürte einen heftigen elektrischen Schlag. Was zum Teufel? Es war ein Viehtreiber, schätze ich. Hat es wehgetan? Es hat mehr wehgetan als alles, was ich je vorher oder nachher gefühlt habe. Aber es war sehr schnell vorbei. Was hast du getan? Nichts. Ich stand nur da. Ich wusste aber irgendwie, dass er mir keine weiteren Schocks verpassen würde. Er wollte mich nur wissen lassen, dass er es könnte. Und dann? Ja, dann konnten wir anfangen. Anfangen? Was wir die nächsten Stunden taten. Er ließ mich bestimmte Posen einnehmen und halten. Fast wie bei einem Modeshooting. Ich musste mich so herumdrehen, dann so, dann mich verbiegen, dann die Arme hochhalten, das Bein ausstrecken. Solche Sachen. Der Mann gab mir genau vor, was ich noch tun sollte. Er war sehr präzise. Und während er mich in diese Posituren zwang, nahm er immer wieder dieses andere Ding zur Hand und hantierte daran herum. Welches andere Ding? Naja, den Regler oder Peiler. Er hatte einen kleinen Bildschirm, über den Linien liefen, Wellenlinien, wie bei Erdbebenseismographen oder diesen Apparaten, die die schwankenden Börsenkurse nachzeichnen. Er sah den Bildschirm an, dann mich und ließ mich die Haltung meines Arms um ein paar Zentimeter ändern und forderte mich auf, Kinn oder Brust vorzustrecken und sagte dann etwas zur Maschine oder wer sich auch immer dahinter verbarg. Am anderen Ende? Es schien mir eine Art Gegensprechanlage, ein klobiges, antikes Walkie-Talkie. Andererseits kam keine Stimme heraus, nur elektronisches Jaulen, Knistern. Ja. Er hörte aber sehr aufmerksam hin und beobachtete die Wellenlinien, als ob ihre Schwankungen etwas bedeuteten. Ich glaube, dass er durch dieses Ding Befehle empfing. Befehle von wem? Ich weiß es nicht. Dieser Mann war aber offensichtlich sehr wichtig. Das sah ich ihm an, an seiner Kleidung und seinem Auftreten, dem Haus und diesem ganzen Zirkus. Alles schien sich um ihn und diesen Raum zu drehen. Nicht nur das Haus, sondern alles. Die Razzia in der Schule, die Prügel, das seltsame Aussortieren und Aufteilen im Hof, der ganze Aufriss. Dieser Mann schien irgendwie hinter all dem zu stecken. Und zugleich schien er von diesen knisternden Botschaften angeleitet zu sein. Ich habe gesagt, es gab keine Stimme im Rauschen. Aber in Wahrheit begann ich nach einiger Zeit etwas zu hören. An einer bestimmten Stelle im Knistern etwas, das wie Kinderstimmen klang. Kinderstimmen? Ja. Was sagten sie? Nichts. Jedenfalls nichts, das sich nach echten Worten anhörte, nur Rufe und etwas Gesang. Das war sehr verschwommen. Weiß ich nicht. Diese Posen, die er dich machen ließ, weiß ich nicht. Waren die erotisch? Naja, manche schon. Ja, kann man schon so sagen. Manchmal musste ich mich bücken und meinen Arsch in die Höhe recken und die Schenkel zeigen oder mein Hemd über die Schulter ziehen. Aber ja, ach, das war alles ziemlich harmlos. Ich meine, er hätte mich vergewaltigen können. Die Haltung waren eher wie, ja, Posen klassischer Statuen. Ihm ging aber dabei einer ab. Ich konnte hören, wie er schwerer atmete, dieses leise Grunzen tief aus seiner Brust. Aber das war jenseits des Sexuellen und nicht direkt in Bezug auf mich, sondern in Bezug auf die Beziehung zwischen mir, dem Winkel meiner Glieder und der Maschine, dem Rhythmus des Knisterns, des Piepens. Wenn diese auf einer Linie, wenn sie richtig waren, dann stöhnte er tiefer, mit echtem Vergnügen. Nach einer Zeit konnte ich diese Rhythmen nachvollziehen. Was meinst du damit? Es gab da Sequenzen bestimmter Tonhöhen und Schwingungen, die ineinander übergingen und wiederkamen. Schließlich konnte ich diese Sequenzen wiedererkennen und wusste, was als nächstes käme. Er musste es mir nicht mehr sagen. Das machte ihn sehr zufrieden. Ja, mehr als zufrieden. Es schien ihn tief zu bewegen. Also hast du diese Posen eingenommen? Du hast ganze Sequenzen davon durchgespielt und dieser Mann hat dich beobachtet. Ja. Eine halbe Ewigkeit haben wir das gemacht. Er und ich. Die Zeit schien angehalten. Wir hätten die einzigen Menschen auf der Welt sein können, die ersten Menschen überhaupt. Adam und Eva. Die Zeit schien einfach angehalten. Während wir beide dieses obskure Ballett aufführten, das von woanders her choreografiert wurde. Du meinst, du hast es aufgeführt? Er war genauso Teil der Choreografie wie ich. Seine Glieder zuckten und zitterten zum selben Rhythmus, zum selben Muster, zum modulierenden Klang der Maschine und zu meinen eigenen korrespondierenden Reihen aus Posen. Er war, wie schon gesagt, tief bewegt. Einmal sah ich sogar, wie dicke Tränen seine Wangen hinunterliefen. Du hast... Und dann ging es über in ein Schluchzen. Schluchzen? Er schluchzte. Sein Gesicht hatte tiefe, graue Furchen. Dort liefen die Tränen hinein, durch sie durch und wieder hinaus. Schließlich setzte er sich in den Ledersessel, sank tief hinein und gab mir zu verstehen, dass das Spektakel vorbei war. In diesem Moment ließ auch die knisternde Aktivität der Maschine nach. Außer das, was wie Kinderstimmen klang. Dieser Teil blieb und schien deutlicher zu werden. Und was hast du getan? Ich bin einfach vor ihm stehen geblieben. Als sein Schluchzen nach einer Weile abgeklungen war, öffnete er die Augen und sah mich an. Er hatte noch immer den Stab in der Hand. Er hing zur Seite des Stuhls hinunter und dann... Ja, dann übergab er ihn mir. Übergab ihn dir? Ja. Er händigte mir den Stab, den Viehtreiber, aus. Was hast du mit ihm gemacht? Ich legte ihn auf den Boden. Und dann ging ich zum Fenster. Und als ich hinausblickte, sah ich einen Garten. Kinder spielten dort. Es waren ihre Stimmen gewesen, die ich gehört hatte. Madison starrte in diesem Moment ausdruckslos in das leblose Restaurant. Was hast du dann getan? Nichts. Ich setzte mich neben ihn auf den Boden und saß da an den Sessel gelehnt. Seine Hand hing schlaff neben meiner Schulter. So schlief ich ein. Ich musste zu diesem Zeitpunkt schon 2 ganze Tage wach gewesen sein. Hat er auch geschlafen? Vielleicht. Als ich aufwachte, war er weg. Die Maschine war ausgeschaltet. Keine Wellenlinien mehr. Auch keine flachen, überhaupt keine Geräusche mehr. Und auch die Kinderstimmen waren weg. Ein Mann kam herein und fragte mich, ob ich wohl geruht hatte. Er geleitete mich durch die Eingangstür nach draußen und sagte mit freundlicher, hilfsbereiter Stimme, dass ich nicht ins Stadtzentrum zurückgehen solle. Da die Polizei noch immer vermeintliche Demonstranten festnahm. Gehen Sie dort lang, sagte er. Es war eine Art Vorstadt. Ein schöner Tag, warm und sonnig. Ein Bahnhof lag nur 100 Meter weiter. Ich stieg einfach in den nächsten Zug und kam irgendwie zum Turiner Flughafen. Dort kaufte ich mir ein Ticket nach London mit meiner Kreditkarte. Und das ist die Geschichte, wie es mich nach Torino Caselle verschlug. In der nächsten Woche flog ich nach New York zum Symposium. Ich musste keine Präsentation oder so abhalten, nur einige Panel-Diskussionen besuchen. Zu meiner Überraschung wurde ich an jeder Ecke gefeiert. Payman hatte mich offensichtlich als einen der Architekten des Koop-Sassen-Projekts angekündigt. Am dritten Tag, einige Stunden vor meinem geplanten Abflug von JFK, konnte ich mich dem ganzen Zirkus entziehen. Ich fuhr mit der U-Bahn herum. Stieg hier und da aus, ging ein paar Blocks und wurde immer tiefer in die Innenstadt hineingezogen. Endlich fasste ich den Entschluss, geradewegs ans untere Ende Manhattans zu fahren. South Ferry heißt die U-Bahn-Station, aber sie war geschlossen. Ich stieg Rector Street aus. Ein Schild am Ende des Bahnsteigs wies den Weg zur Gedenkstätte 9/11. Auf einem anderen las ich Fähren nach Staten Island. Es war merkwürdig, die Worte gedruckt zu sehen. In der Öffentlichkeit, groß, fett und offiziell. Als ob ich mich nun körperlich durch eines meiner Dossiers bewegte. Ich wollte dorthin. Warum? Ich weiß es nicht. Warum macht man überhaupt irgendwas? Trotz des augenscheinlichen Erfolgs des Projekts war ich deprimiert. Die Präsenzanthropologie? Das Geheimnis um den Fallschirmspringer? Das Torino-Caselle-Rätsel? Madisons Geschichte war, wie der Stamm bei Lévi-Strauss, einfach nur seltsam. Welchen Punktekodex sollte man daraus ableiten? Und doch blieb mir noch mein prächtiger und lebhafter Inseltraum. Etwas, sagte ich mir mit einer Gewissheit, die ich mir nicht erklären konnte, etwas würde passieren, wenn ich nach Staten Island ginge. Und etwas würde Sinn ergeben. Alles schien möglich. Ich ging am Battery Park entlang, bis hinter einem zerrissenen Schleier aus Brezelständen und Gyroswagen das Terminal in Sicht kam, ganz aus Glas und Metall, der Firmenzentrale nicht unähnlich, mit riesigen dreidimensionalen Buchstaben aus Gussstahl, die über dem Eingang angebracht waren und selbstbewusst Staten Island Ferry verkündeten. Während ich weiterging, blockierten weitere Stände und Laternenpfähle meine Sicht auf die Buchstaben, sodass da nur noch Staten Island stand. Dann, ein paar Sekunden später, State is Air. Ich fing an, wahllos vor- und zurückzugehen, um neue Kombinationen hervorzukitzeln, indem ich einige Buchstaben ausließ und andere wiederherstellte. Es gab Set and Fry, Sensed Land, Tensander, Tan is Land. Und beim vierten oder fünften Gang auf denselben 10 Metern Weg. Satin. Satin. Eine irrationale Euphorie überkam mich, als ich dieses Wort ausbuchstabierte. Plötzlich nahm ich eine Männerstimme zu meiner Linken wahr, die immer wieder ein Wort aussprach. Sticks. Oder Stücks. Fragendem Tonfall. Ein Süßwarenverkäufer alter Schule, der Zuckerwatte verkaufte. Er fragte zwei Kinder, ob sie an Sticks haben wollten. Die Kinder wählten Stiele. Dann standen sie da, kauten schweigsam und starrten mich mit feindseligen, verklebten Gesichtern an. Der Innenraum des Terminals war ziemlich schäbig. Der Geruch von Popcorn, Hotdogs, Pizza hing in der Luft. Leute liefen herum, warteten auf die Fähre. Ein Mann von der MTA sagte ihnen durch sein Megafon, dass die 15:30 Uhr-Fähre jeden Moment eintreffen werde. Die Menge wuchs, drängelte herein. Der Mann machte erneut seine Ansage. An der Wand sah ich einen Bildschirm. Leute, die Golf spielten, ein Fußballfeld, auf dem Kinder herumrannten. Ein Mann, der in einem Kanu an Schilf und Rohrkolben vorbeiruderte. Dann das Bild einer orangenen Fähre. Ich wandte den Blick vom Bildschirm ab und blickte nun auf den echten Hafen, das echte Wasser. Ich erkannte in der tiefstehenden Sonne eine echte Fähre, die auf mich zuhielt. Orange. Genau wie in dem Film schien sie aus dem dunstigen Licht hervorzutreten. Ein freudiger Ruck ging durch die Menge. Ich wurde von einer schwindelerregenden Vorfreude gepackt. Die Passagierbrücken sanken herab. Die Leute strömten zu den Türen. Der MTA-Mann sagte an, dass die 15:30 Uhr-Fähre jetzt angelegt habe. Er wiederholte es mehrmals auf eine ritualisierte, fast beschwörende Weise. Als ob die Durchsage der Bootsankunft ein notwendiger Bestandteil der Ankunft selbst wäre. Ohne den der Vorgang nicht abgeschlossen werden könnte. Der Boden erbebte, als der Rumpf gegen die Pufer rammte. Ich wurde mit dem Pulk weggetragen. Ich hatte keine andere Wahl. Ich versuchte, mich an meine Abflugzeit zu erinnern. Ich hatte noch ein paar Stunden. Hinter den Glaswänden konnte ich am Himmel Flugzeuge sehen, die von Newark aufstiegen oder dorthin hinabsanken. Ob abwärts oder aufwärts, ihre Kondensstreifen trafen sich alle wieder in großen Fausten über Staten Island. Ich ließ mich jedoch nicht mit durch die Tür schieben. Im Moment blieb ich stehen. Das war nicht einfach. Körper verkeilten sich an allen Seiten in mir. Ich musste dagegenhalten. Mich umdrehen. Und an vorbeidriftenden Armen und Schultern festhalten. Um in die Gegenrichtung voranzukommen. Irgendwo auf diesem letzten Stück hatte ich mich entschlossen, die Fähre nicht zu nehmen. Nach Staten Island zu fahren. Wirklich, wirklich dahin zu fahren. Das wäre zutiefst sinnlos gewesen. Was hätte das in Wirklichkeit gelöst? Nichts. Nichts! Was hätte das in Wirklichkeit gelöst? Nichts. Nicht dorthin zu fahren, war natürlich genauso sinnlos. Es war natürlich genauso sinnlos. Und so fand ich mich, während ich gegen den Menschenstrom ankämpfte, nur um am selben Ort zu bleiben, gleich zwei Arten von Sinnlosigkeiten ausgesetzt. Hatte ich die richtige gewählt? Hatte ich die richtige gewählt? Eine Frau schob sich an mir vorbei und für einen flüchtigen Moment dachte ich, es sei Madison. Eine Frau schob sich an mir vorbei und für einen flüchtigen Moment dachte ich, es sei Madison. Und dann schlossen sich die Türen. Unmittelbar darauf wurden die Passagierbrücken hochgezogen, wie die Zugbrücke einer Burg, die ich nie betreten würde. Durch das Glas der geschlossenen Türen sah ich, wie das Schiff rückwärts das Wasser aufwühlte, während sein Rumpf auf beiden Seiten gegen die Puffer stieß. Die Sonne stand jetzt gleich dahinter und stattete die Insel mit einem heiligen Schein aus. Drei oder vier andere Leute, die an der Anlegestelle gestanden hatten, hatten das Boot ebenfalls nicht genommen. Sie standen wie ich da und sahen den Hafen, das Licht und einander an. Ich stand orientierungslos und richtungslos da. Ich war hinunter zum Staten Island Ferry Terminal gefahren, um die Fähre zu nehmen, und ich hatte sie nicht genommen. Vielleicht war ich ja auch genau deswegen hinuntergefahren, um sie eben nicht zu nehmen. Die Helligkeit auf dem Wasser, überbelichtet, blendend, verschlang nun alles. Die abgefahrene Fähre, Staten Island und der größte Teil des Himmels waren in einer Explosion aus Licht verschwunden. Es brauchte ein paar Sekunden, bis die Augen sich wieder an die Dunkelheit im Terminal gewöhnt hatten. Mein Blick begegnete dem eines Obdachlosen. Mir wurde unbehaglich. Ich ging los, am anschwellenden Menschenstrom vorbei, aus dem Terminal heraus und zurück in die Stadt. Satin Island, nach dem Roman von Tom McCarthy, aus dem Englischen von Thomas Melle. Es sprachen Hugh Christoph Luser, Madison Birte Schnöing, Claudia Christine Groß, Payman Ulrich Gebauer, Tapio Isaac Dentler. Besonderer Dank an Hilary Kopp-Sassen. Besetzung Stefan Cordes. Ton und Technik Julia Kümmel und Ursula Portyra. Regieassistenz Miriam Brandt. Komposition Arno Krähan. Hörspielbearbeitung und Regie Tillmann Hecker. Produktion Hessischer Rundfunk 2019.